Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 153. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Alex. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Und irgendwo im Ausland verweilt der Herr Marvin. Was war denn das gegen Freiburg? Also außer Grütze. Drei Punkten. Grütze. Ja, nix. Ja. Also keine Ahnung, was das war, aber nichts Gutes. Also ich meine, klar, da waren immer mal ein paar gute Sachen dabei, da war mal ein guter Pass dabei, da war ein Inouye dabei, dem ab und zu mal ein Dribbling gelungen ist, da war ein Seferovic dabei, der sehr bemüht war, da war ein Piasson dabei, der für mich nicht erkennbare Spielzüge eingeleitet hat und an denen beteiligt war. Ja, und da war eine Defensive dabei, die, als Zamalo reinkam, sogar richtig gut gestanden ist. Mhm. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Also da war nichts dabei, was mir großartig gefallen hat. Ich meine, der Tor war ja auch eher so ein Zufallsprodukt, ne? Also da war ja so, der eine spielt über den anderen, dann wird der Ball dann richtig abgewehrt, fällt irgendwem durch vor die Füße und klar, reingemacht hat, das wäre ein bisschen schön. Kann man nicht meckern. Aber die Entstehung war jetzt nicht irgendwie ein klar strukturierter Spielzug, wo du siehst, wer auf welcher Position steht, wo die Laufwege sind. Das war ja, die haben sich ja gegenseitig noch über den Haufen gerannt, der Seferovic und der Valdes. Ja, und das ist halt mehr als einmal passiert. Also ich weiß nicht, was der Fee, der Schaffner mit denen trainiert. Man liest ja auch immer wieder in Interviews mit, die Spieler setzen die neue Idee schon super um und die sind da begeistert. Und ja, man möge mir die Idee entweder erklären, näher bringen oder einfach mal zeigen. Wenn die Idee aber einfach ist, den Gegner mit Chaos zu verwirren, weiß ich nicht, ob die aufgehen. Mich haben sie verwirrt, ja. Mich hat es verwirrt. Was den Gegner verwirrt hat, weiß ich nicht. Also ich fand, dass Freiburg phasenweise einfach klar besser war. Dafür waren sie halt vorne so ungefährlich wie nur was. Wir wurden hin und wieder mal ein bisschen gefährlicher. Aber das war, also für mich sieht das alles so zufällig aus. Also ich meine, auch die Positionen. Also der Seferovic, der läuft extrem viel. Aber der hat halt auch einen Bewegungsradius, der über den gesamten Platz nach der Mittellinie geht. Also der ist mal links, mal rechts, mal in der Mitte, mal vorne, mal hinten. Ja, aber das passt auch nicht immer zu dem, wo die anderen gerade laufen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das halbwegs funktioniert, ist Inouye und Seferovic. Die scheinen sich so ein bisschen abzuwechseln, dass wenn der eine vorne ist, der andere sich ein bisschen weiter fallen lässt. Aber das funktioniert auch nur so in der Vertikalen. In der Horizontalen können die auch teilweise mal ganz gut weit auseinander sein. Und ich habe das Gefühl, dass wir weder auf links ein Piasson noch rechts ein Valdes wirklich wissen, wo sie da hingehören. Ist zumindest mein Eindruck. Ich meine, das kann auch sein, dass... Ich bin ja eine Frau. Wir haben ja per se schon mal nicht so viel Ahnung von Fußball. Das ist uns ja angeboren. Das ist richtig. Da kann man jetzt auch einfach mal sagen, die Frau, die da in diesen Stream reinredet, die hat keine Ahnung. Da hat man mit Sicherheit auch recht. Ja. Aber bei anderen Vereinen sieht man irgendwie, aha, Bayer Leverkusen zum Beispiel, fällt es glaube ich am besten auf, sagt der Trainer, ihr müsst direkt nach dem Fünfer anfangen, auf den Ball zu gehen. Du machst den Fernseher an, guckst das Spiel von denen an, du siehst, könnte Trainer gesagt haben, das macht die Mannschaft. Bei der Eintracht guckst du dir das Spiel an und denkst dir, A, was machen die da? Und B, was hätten sie tun sollen? Das ist halt einfach so mein Eindruck. Dazu kommt halt auch noch, dass ich auch finde, dass ein paar Sachen, die wir im Vorfeld vom Freiburg-Spiel angesprochen haben, sich im Freiburg-Spiel bewahrheitet haben. Also, dass Lanić nicht jetzt unbedingt in die Startelf passt, weiß ich nicht, hat das, glaube ich, da einfach gezeigt. Ja, dass das Spiel, das sah 100-mal besser aus, als Zambrano nachher hinten mitgewirkt hat. Das sah auch besser aus, als Russ auf der 6 gestanden hat. Ja. Sehen Sie da grundsätzlich anders? Nee, ich sehe das leider relativ ähnlich wie du. Wir waren halt auch wieder exzellent darin, den Gegner mal wieder so schön ins Spiel reinzubringen und kommen zu lassen und die Möglichkeiten zu gewähren. Wir können am Ende des Tages halt froh sein, dass, wie du schon sagst, dass Freiburg so gefährlich war wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Ja. Ja. Und Trapp halt auch im Tor das ein oder andere, was gefährlich hätte werden können, irgendwie beseitigt hat. Ja, aber den kann man mal ein bisschen extra loben. Der hat echt ein super Spiel gemacht. Ja, das ist wieder mal der Einzige, den du wirklich loben kannst. Ist oft so, ne? Es war zum Ende der letzten Saison so und es fängt halt auch genauso wieder an. Mhm. Das ist halt dann nicht so das Ideale. Ne, das ist wohl richtig. Seferovic, finde ich, macht sehr, sehr viel. Aber dadurch, dass er halt auch so viel nach hinten mitarbeitet, ist er vielleicht auch, wenn man mal schnell irgendwie umschalten will, einfach da vorne nicht verfügbar. Das ist halt das Problem, ne? Der kann von hinten nicht helfen, das Spiel aufzubauen, dann auf der linken Seite die Flanke schlagen und in der Mitte selber reinmachen. Das geht nun mal nicht. Ja, also er war aber ja, glaube ich, schon... Sollten wir ja auch genügend Alternativen haben. Also ich meine, Valdes und Piasson sind mit Sicherheit keine schlechten Spieler auf den Positionen. Aber Piasson war, weiß ich nicht, der war für mich fast nicht existent. Also gerade von dem habe ich mir halt auf links echt viel versprochen und viel erwartet. Aber da kam jetzt auch nicht so viele. Nee, also generell, ich meine, es war ja zu erwarten, dass da gerade jetzt bei der ersten Spiel noch ein bisschen was fehlt, was so Abstimmungen und Zusammenspiel etc. angeht. Aber gefühlt würde ich schon sagen, da fehlt noch irgendwie einiges. Ja, auf jeden Fall. Also Der Wille ist, glaube ich, bei allen irgendwie da, das siehst du auch. Ich habe auch den Eindruck, dass jeder von denen tatsächlich Bock hat. Aber ich habe auch den Eindruck, dass jeder so Bock auf sein eigenes Ding hat. Oder vielleicht auch Bock auf was anderes wie der Rest. Da greift halt noch nicht so viel ineinander. Und ich weiß auch nicht, was der Trainer in Interviews meint, wenn er sagt, oh, das läuft jetzt alles schon viel geschmeidiger. Dann möchte ich nicht vor 4 Wochen in einem Training dabei gewesen sein. Naja gut, was soll er denn sagen? Soll er wirklich vor der Presse sagen, das war in den letzten 4 Wochen Grütze, das ist jetzt noch mehr Grütze als vorher? Ja, die Presse hat ja auch Augen im Kopf. Ne? Also kann sie halt sagen, oh, läuft schon super. Und dann kommt so ein Spiel gegen Freiburg, wo jeder einfach sehen kann, da läuft noch gar nichts. Da kann man auch sagen, läuft noch nicht ganz so toll, wir arbeiten dran. Natürlich hat die Presse auch Augen im Kopf, aber es kommt doch halt immer darauf an, wer das wie wo sagt. Das macht halt auch nochmal eine ganz andere Sache aus. Stimmt natürlich. Ja, und du kannst dich als Cheftrainer schlechter hinstellen und sagen, alles Grütze. Ja, kommt halt auch irgendwie uncool. Stimmt, dafür hat der liebe Gott Podcasts erfunden. Das oder ein Sportmanager oder ein Vorstandsvorsitzenden, die haben halt dann nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Ja, aber der Vorstandsvorsitzende, waren wir uns ja einig, er soll jetzt auch mal die Klappe halten. Ne? Also von dem hatten wir ja auch viel gehört. Das ist richtig. Ich rede ja auch nicht zwingend von unserem Vorstandsvorsitzenden, sondern generell von der Position eines Vorstandsvorsitzenden. Also, dann habe ich dich jetzt verstanden. Ja, dann sehen wir uns da auch wieder einig. Also Fazit vielleicht von Freiburg, da war kleine lichte Momente, allerdings viel Schatten. Und irgendwie muss die Mannschaft versuchen, eine Mannschaft zu werden. Und ich glaube, das ist halt das, was fehlt. Also eine klare Linie, die dann auch erkennbar ist. Und ich weiß halt auch nicht, was wir jetzt irgendwie planen für ein System zu spielen, was tatsächlich so schwer sein soll, dass man sich darauf einstellt. Ich meine, da sind ja einfach viele Leute dabei, die einander auch kennen. Also gerade wenn du hinten Anderson, Zambrano, Jagba, Russ oder Laniger spielen lässt, die kennen sich ja alle. Die wissen ja, wo sie hinlaufen. Ja. Gut, dass vorne die Offensive ihre Laufwege noch nicht kennt, das ist ganz klar. Aber die spielen ja jetzt auch schon ein paar Tage zusammen. Auch das ist korrekt. Und da muss jetzt langsam mal was kommen, weil Freiburg war halt tatsächlich mehr als harmlos. Offensiv noch harmloser wie wir. Die haben mit Bürki übrigens einen sehr guten Torhüter geholt. Also der hat auch mal 2, 3 Paraden gehabt, wo wir mal vor dem Tor kamen, die sich sehen lassen konnten. Der hat es uns zusätzlich bei den wenigen Dingen, die wir hatten, nicht unbedingt einfach gemacht, ja. Ja. Übrigens auch Marc-Oliver Kempf hat sehr sicher gespielt. Also hat nicht schlecht debütiert. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, würde mich freuen, wenn er bei Freiburg den Durchbruch schafft. Aber ist ja ein anderes Thema, ist ja jetzt weg. Nicht mehr unser Problem. Ich wollte gerade sagen, noch mehr würde ich mich freuen, wenn wir den Durchbruch schaffen. Das ist richtig, weil ich meine, Freiburg ist halt eine, aber Wolfsburg ist halt auch das andere. Ja. Das wird ein komplett anderes Spiel. Aber da kommen wir ja sicher gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir uns ausführlicher mit Wolfsburg beschäftigen. Ich bin von der Wolfsburger Offensive jetzt auch kein Fan. Also ich glaube halt, dass die mit De Bruyne, Hand, Virinha und einem alternden Olic vorne auch nicht so die, wie soll ich sagen, Durchschlagskraft da vorne entwickeln. Also in De Bruyne weiß ich nicht. Also da warte ich irgendwie seit Jahren, das ist ein Spieler, der für Millionen in der Bundesliga gehandelt wird. Und irgendwie warte ich da so die ganze Zeit, bei dem er losgeht. Aber scheint noch nicht so weit zu sein. Aber ja, Wolfsburg ist ja auch gar nicht unser Thema. Weil ich nur sagen wollte, Wolfsburg schon unser Thema? Ja, dann bleibe ich noch dabei. Ach, ist das aufregend heute Abend hier. Wolfsburg wird ein anderes Kaliber sein wie Freiburg. Und auch wenn ich sage, De Bruyne, Hand, Virinha, Olic, halte ich für keine gute Offensive, sind die Inder immer noch 100 Mal besser, wie das, was wir letztes Wochenende in Freiburg gesehen haben. Das ist jetzt nicht unbedingt schwierig. Dazu haben sie einen Spieler im defensiven Mittelfeld mit Luis Gustavo, von dem ich normalerweise zu fast 120% überzeugt bin, also den ich eigentlich richtig gut finde. Der aber, ich weiß nicht, ob ihm das 7-1 noch wehtut, aber der auf jeden Fall komplett außer Form war im Spiel gegen die Bayern. Das kann natürlich am Wochenende schon wieder ganz anders aussehen. Also ich fand halt, dass sie im letzten Spiel gegen Bayern ganz, ganz schlecht gespielt haben. Torhüter Grün war ein richtig guter auf dem Platz, aber ansonsten war da halt echt nicht viel. Also normalerweise auch ein Rodriguez auf der linken Verteidigerposition. Eigentlich eine Waffe, haben sie einen rechten Verteidiger, den man kein zweites Mal in Deutschland findet. Also da geht mehr, die können deutlich mehr. Aber die sind jetzt auch, also die zähle ich nicht zu meinen Favoriten in den Top 5. Also ich glaube, die werden es schwer haben, sich für die Euroleague nochmal zu qualifizieren. Ich meine, was natürlich ein Killer wäre, wenn statt Olic jetzt der Lord Wendt nach vorne spielen würde. Das wäre schon eine harte Nummer. Ja, dass der jetzt auf einmal in der Bundesliga anfängt zu spielen und 20 Tore nach Gang schießt, erwartet ja eigentlich ganz ehrlich gesagt auch keiner. Also von daher, Wolfsburg ringt auch noch nach Fassung und Form. Wie gesagt, was sie vorne offensiv haben, also Hand habe ich glaube ich auch schon gesagt, als der zum Transfer bei uns so ein bisschen spekuliert war, ist jetzt kein Wunschspieler von mir. Also den hätte ich noch nicht mal gern bei der Eintracht gesehen. Umso mehr wundert es mich halt, dass jemand, der viel ambitionierter ist wie Wolfsburg, ihn halt vorne auf die 10 stellt. Weil, also ja, wie gesagt, da ginge was, wenn wir halt nicht auch in so einem desolaten Zustand sind. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man innerhalb von einer Woche jetzt auch so einen großen Sprung machen könnte, wie er wirklich nötig wäre. Ja, da glaube ich auch nicht so richtig dran. Ich glaube aber auch nicht, egal wie Wolfsburg spielt, dass die irgendwie eine Chance auf die ersten 5 Plätze haben. Da sehe ich einfach andere Mannschaften. Denke ich auch. Also die die haben sich zwar verstärkt, die haben viele Leute verpflichtet, die haben mittlerweile auch sehr viel teure Spieler im Kader, aber für mich ist halt einfach das beste Beispiel De Bruyne. Also das ist halt ein Spieler, von dem man deutlich mehr erwarten könnte, als er zeigt. Also dafür, dass er vorne in der Offensiven spielt, hat er auch eine viel zu geringe Torgefährlichkeit. Mhm. Das ist jemand, der oft abtaucht. Also ja, da würde ich halt einfach, wie gesagt, mehr erwarten. Luis Gustavo war das andere Beispiel. Normal würde ich sagen, ist echt ein Top-Mann. Auf der Position gibt es wenige, die auf dem Level spielen. Aber was der im Moment auch, oder jetzt, ich kann jetzt nur das letzte Spiel beurteilen, weil das das einzige Spiel ist, was ich schon in Wolfsburg gesehen habe. Bislang das einzige Spiel in der Bundesliga in dieser Saison war. Ja, genau, aber die haben ja auch Vorbereitungsspiele, aber die gucken natürlich bei Wolfsburg mit an. Ne? Das ist richtig. Ja. Ja, also wie gesagt, da sind halt ein paar dabei, die deutlich mehr können. Da sind aber auch viele meiner Meinung nach überschätzte Spieler dabei. Dazu gehört ja vor allem halt das offensive Mittelfeld. Von daher, wenn wir in besserer Frühform wären, würde ich sogar fast sagen, gegen Wolfsburg, da ist gut was drin. Aber die wissen natürlich auch, was sie letzte Woche gegen Bayern geliefert haben, dass es nicht allzu viel war. Auch wenn der schon erwähnte Herr Jung der Meinung war, dass er gute Ansätze gesehen hat. Ja, ich jetzt nicht so oft gesehen. Mhm. Ja. Aber wird auf jeden Fall schwieriger, wie gesagt, als Freiburg. Aber wenn wir uns mal ein bisschen mehr aufs Miteinander konzentrieren, dann wäre da was drin. Ja, aber ich glaube noch nicht, dass das jetzt passieren wird im Spiel gegen Wolfsburg. Dafür ist die Zeit dazwischen einfach viel zu wenig. Ja, ja, also ich sag mal, ohne die Eintracht-Brille auf, würde ich dir da wahrscheinlich recht geben. Aber da ich sie auf habe, glaube ich natürlich, dass uns am Samstag der große Wurf gelingt und wir mit 6 Punkten am Samstagnachmittag Tabellenführer sein werden. Ja, ich weiß. Ich weiß. Die Realität holt mich auch noch. Was tippst du denn? Was ich tippe gegen Wolfsburg? Ja, da sind sie wieder, meine 3 Probleme. Ne? Einmal mit Brille, einmal ohne Brille. Ich tippe auf ein 2-2 unentschieden. 2-2. Soll ich vielleicht auch noch was dazu sagen, mit welchem Kader ich spiele? Vielleicht. Ja, das ist ja, glaube ich, gar nicht so schwer. Ne? Also die Meier-Diskussion, die stellt sich ja diese Woche nicht. Nee, der hat ja Knie. Der hat Knie, richtig. So, dann würde ich natürlich hinten mit Injovski, den ich gar nicht so schlecht finde, Zambrano, Andersen und Jakba spielen. Sofern der Zambrano da ist. Ja, da gucken wir gleich nochmal. Im defensiven Mittelfeld würde ich auf jeden Fall mit Masebe spielen. An seiner Seite würde ich den Russ stellen. Es sei denn, wir verpflichten noch jemanden, der mal ein anderer Spielertyp ist wie Russ und Lanik. Oder auch Flum. Haben wir, glaube ich, letzte Woche im Podcast schon gesagt, habe ich jetzt heute auf irgendeiner Seite gelesen, dass der Trainer genau das möchte. Hat mir gefallen. Auch irgendwie gesagt, naja, mit Russ, Lanik und Flum haben wir auf der 6 relativ identische Spielertypen neben Masebe. Er hätte gern auch irgendwas Schnelleres, Windigeres als so einen zusätzlichen Brechertyp noch. Und er würde ganz gerne bis zum Ende des Transferfensters noch einen zusätzlichen Sechser verpflichten. Finde ich gut. Und ob der jetzt natürlich direkt einsetzbar ist, muss man halt auch sehen, je nachdem, wer es ist. Aber ich glaube, an Hasebes Seite würde ich Stand jetzt einfach ausspielen lassen. Und vorne in der Offensive, da tut sich ja nicht viel. Aigner hat Knie, deswegen spielt auf rechts Valdes. Dann in der Mitte spielt Inouye, weil Meier hat Knie. Und auf links spielt Piasson. Ja, vorne mit Seferovic alles klar. Mhm. Was ich mir wünschen würde, ist, dass Stendera auf der Bank sitzt und dass er eine Halbzeit, 30 Minuten Einsatzzeit bekommt im Tausch gegen Inouye. Also ich glaube, dass wenn der Spielverlauf ein ähnlicher ist wie zum Beispiel gegen, auch eigentlich ist es egal, wie der Spielverlauf ist. Es sei denn, der Inouye macht jetzt ein überragendes Spiel, aber ich würde ihn einfach gerne mal da sehen. Also zum einen hätten wir dann auch eine klare Zuordnung, wer die Freistöße und wer die Ecken schießt. Das ist halt mir noch so ein Rätsel, was da unsere Strategie ist. Wir haben keine. Okay. Irgendwie, der am nächsten gerade an der Eckfahne steht, tritt sie und der kann sie auch hintreten, wo er will. Und wenn er gar nichts damit anzufangen weiß, spielt er sie kurz. Also ganz fürchterlich. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die Aufstellung wird so ähnlich aussehen wie die zweite Halbzeit gegen Freiburg. Also hinten mit Zambrano und Andersen in der Innenverteidigung und mit Russ und Hasebe auf der 6. Und ansonsten bleibt alles, wie es ist. Ja, und mit der Aufstellung hole ich einen Punkt mit einem 2-2 gegen Wolfsburg. Ich stimme dir bei der Aufstellung zu. Würde allerdings auf ein 1-2, also ein 2-1 für uns tippen. Okay. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie so Bauchgefühl sagt, passt. Du, nehme ich gern. Würde sicherlich jeder gern nehmen. Habe ich nichts dagegen? Umso sicherer wir vom Start her sind, umso besser ist es nachher. Das auf jeden Fall. Also die Punkte, die wir uns jetzt ergaunern können, die nehme ich mit Handkuss alle mit. Und ja, also ergaunern hatte ich auch mit Absicht gesagt. Ich glaube, im Moment geht halt nicht viel mehr wie ergaunern, so wie jetzt gegen Freiburg. Was aber auch okay ist. Also jetzt ein paar Punkte einfach oder mitnehmen, was geht. In der Phase, wo wir uns noch finden müssen, tipptopp. Wir sind ja auch nicht die Einzigen. Also man kann ja jetzt schlecht erwarten, dass jetzt alle außer uns da irgendwie eingespielt sind. Also bei denen sieht es ja auch nicht viel anders aus. Ja. Ja. Und ein schönes Spiel wird das am Wochenende definitiv nicht. Oh ne, das glaube ich auch nicht. Das wird auf keinen Fall, wenn die hier so Offensivspektakel und ne, das glaube ich auch nicht. Das wird gar nicht in Richtung Spektakel. Dass bei meinem 2-2 vier wunderschöne Tore sind, da könnte vielleicht auch irgendwie ein Elfmeter oder so dabei sein. Also ja. Ja, ist durchaus drin. Aber du hattest gerade das Thema Zambrano angesprochen. Genau, also da tut sich ja auch jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen die Gerüchteküche auf. Jetzt so gegen Ende des Transferfensters. Sevilla ist ja wohl schon, also war ja wohl schon letztes Jahr an ihm dran, sind es wohl dieses Jahr auch schon wieder. Liverpool hat sich auch nochmal mit ins Rennen gebracht. Also scheinbar ist der ein oder andere an Zambrano interessiert. Für mich einer der wenigen Spieler, die den Marker unverkäuflich auf der Stirn stehen haben. Ja, ist eine ähnliche Nummer zu dem, was mit Aigner gelaufen ist, wo man ja auch gesagt hat, der bleibt. Genau, wobei das unverkäuflich Logo auf der Stirn hat Zambrano für mich noch mehr wie Aigner. Also das ist für mich ja einfach eine ganz, ganz große gesetzte Nummer, auch wenn er seine 2 bis 3 Sperren pro Saison absitzen muss und auch wenn er immer mal wieder durch Provokationen auffällt, durch Attacken nah an der roten Karte und so weiter. Also trotz all dem, oder vielleicht auch gerade wegen dem, halte ich für Zambrano für einen absoluten Keyplayer. Ja, du würdest schon die Abwehr extrem schwächen, damit wenn du den verkaufst. Ja. Ja, vor allen Dingen nimmst du dir halt noch einen absoluten Typen weg. Also Zambrano ist für mich auch einer gewesen, den ich um das Amt der Kapitänsbinde hätte mitkämpfen sehen. Weil das halt auch jemand ist, der einfach auch eine Ausstrahlung hat, der mitzieht, der einen Mund aufmacht und ja, der auch in schwierigen Situationen einfach auch mal ein Spiel positiv beeinflussen kann. Ja. Von daher, also wenn wir Zambrano wirklich abgeben, keine Ahnung, dann sind wir echt irgendwo mit dem Klammersack gepudert. Mhm. Aber wahrscheinlich gibt es ja noch einen Transfer, weil in der Transfer-Flatrate zwischen Lautern und Eintracht diese Saison noch gar nichts gegangen ist. Haben sie sich jetzt wahrscheinlich doch nochmal einen ausgeguckt. Alexander Mattlung ist im Gespräch, um transferiert zu werden Richtung Lautern. Weiß ich irgendwie nicht so recht. Ob du es glauben sollst? Ob du es gut findest? Gut finden kann ich es eigentlich nicht. Ja, also das ist vollkommen klar. Ich weiß nicht so recht, ob ich daran glauben soll. Na, ich kann mir im Moment nur schwer vorstellen, dass er es macht. Also ich meine, er ist ja jetzt auch schon ein paar Tage älter. Weiß ich nicht, ob er sich da jetzt auch das nochmal mit der zweiten Liga gibt. Ne? Also da würde ich an seiner Stelle lieber in der ersten Liga bleiben, mich weiter anbieten. Und er hat ja letztes Jahr da ja echt gute Spiele gemacht und ist ja innerhalb von wenigen Trainingseinheiten einfach zum Stammspieler geworden. Und ich sehe bei ihm die Chance nach wie vor. Und ich glaube auch, dass wenn zum Beispiel, also wenn sich die Innenverteidigung aus Zambrano und Anderson jetzt erstmal bildet, Anderson hat diese Woche auch schon wieder im Training aufgehört, weil ihm der Rücken gezwickt hat. Oder weil er sich den verdreht hat, also das sollte jetzt gar nicht despektierlich klingen. Dann sehe ich Mattlung schon als einer der, ja, als vielleicht der dritte Innenverteidiger. Und von daher, also Russ wird ja eher auf der 6 gebraucht. Das hat ja das Spiel gegen Freiburg auch gezeigt, dass er da hinten nicht wirklich die Stabilität reinbringt, die man von ihm erwartet hätte. Also ja, ich rechne ihm da durchaus Chancen aus, dass er bei uns nochmal zum Zug kommt. Von daher würde ich ihm den Wechsel jetzt erstmal nicht anraten. Ja, ich glaube schon, dass er bei uns durchaus Chancen hat, sich durchzusetzen. Es ist aber halt auch einfach eine hart umkämpfte Position. Ich meine, wenn Zambrano und Anderson fit sind, scheint es ja momentan jetzt erstmal das sein, was da gesetzt ist. Genau. Aber also dann ist ja die Frage, wie viel Chancen sieht er für sich, dass sich das über die Saison irgendwie ändert. Das wird sich auf jeden Fall ändern. Also Zambrano wird mindestens 2 Spiele dieses Jahr gesperrt sein. Da hat er auf jeden Fall seine Einsatzchancen. Und Anderson, also das ist halt jemand, der auch Verletzungen gerne mal mitnimmt. Also weiß ich nicht, ob ich da an seiner Stelle jetzt die Flinte ins Korn werfen würde. Also wenn ich an seiner Stelle einen Wechsel in Betracht ziehen würde, dann vielleicht im Winter, ist halt auch die Frage, wie sehr die Eintracht vielleicht sogar forciert, ihn zu verkaufen. Weil wenn mich nicht alles täuscht, ist er gebunden bis nächstes Jahr. Das heißt, jetzt wäre nochmal eine Möglichkeit für ihn, die ein oder andere Mark zu kassieren. Du meinst aber, jetzt nicht die Fehler machen, die man bei anderen gemacht hat? Ja, aber das ist ja auch eigentlich kein Fehler, ihn zu behalten. Weil ich meine, was wirst du für einen Mattlung, der zu einem Zweitliga-Club geht, was wirst du da kriegen? Also was wird Lautern in der Lage sein, für ihn zu bieten? Irgendwas zwischen, ich sag mal, 500 und wenn viel ist, 800.000. Aber das wird auf keinen Fall ein 6-stelliger Betrag sein. Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, ob wir uns da irgendwie einen Gefallen tun, wenn wir ihn da jetzt abgeben. Also weiß ich noch nicht so ganz, ob ich das toll finde. Also ich würde ihn behalten und ich würde ihm auch empfehlen, einfach sich durchzubeißen und auf seine Chance zu warten. Ich bin davon überzeugt, dass die auf jeden Fall kommt. Ja, das denke ich auch. Die Frage ist halt, sieht er es ähnlich oder gibt ihm der Trainer das Gefühl, dass sich da in der Richtung irgendwas tun wird? Das ist eine gute Frage. Ja. Ist auch, glaube ich, eine Frage, die wir an der Stelle nicht so wirklich beantworten können. Nee, nicht so recht. Schauen wir mal. Ein paar Tage haben wir noch. Wann läuft Transferfenster ab? Ende der Woche. Genau, im Prinzip am Montagmorgen um 12. Genau. Bis dahin sollten wir es ja dann wissen. Ja. Yep. Was haben wir noch auf der Liste? Kittel und Waldschmidt sind wieder im Training? Ja, erfreuliche Nachrichten. Also Sonny Kittel kommt wieder ins Training. Ich glaube nicht, dass der in den nächsten wenigen Wochen einsatzbereit sein wird. Der war jetzt ja monatelang wieder verletzt, war zwischendrin auch nur mal kurz da. Also der wird schon eine ganze Weile noch brauchen, bis er zu einer Verstärkung werden könnte. Mhm. Wobei, ich sage halt könnte, weil da ja auch noch unklar ist, ob es überhaupt wird. Das heißt also, in den nächsten 2-3 Monaten sehe ich ihn da noch nicht ernsthaft den Konkurrenzkampf wirklich aufnehmen. Und ansonsten Luca Waldschmidt, auch nach langer Verletzung jetzt wieder im Training, sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Die zwei sollen jetzt ordentlich mit trainieren. Vielleicht gibt sich bei dem einen oder anderen auch eine Chance, sich vielleicht anzubieten, mal für die ein oder andere Spielminute. Und ansonsten, glaube ich, würde beiden eine Leihe jetzt auch erstmal gut tun. Aber auf jeden Fall sollten wir bei beiden darauf achten, dass es sich auf eine Ausleihe beschränkt und dass wir auf jeden Fall den Spieler wieder zurückholen können, wenn wir glauben, dass sie sich gut entwickelt haben. Ja, gucken wir mal, was da kommt. Das ist, glaube ich, jetzt alles so ein bisschen genau. Vage noch. Das ist Glaskugelleserei. Ja. Also, wie gesagt, bei beiden ist noch nicht so hundertprozentig klar, ob sie den Durchbruch schaffen werden. Kittel wird halt auch nicht jünger, aber vielleicht tut es auch ganz gut, dass er auch im Kopf vielleicht ein bisschen gereift ist. Muss man einfach mal abwarten, aber auf jeden Fall freut es mich, dass beide wieder auf dem Platz stehen und gegen den Ball treten. Genau, und vielleicht haben sie dann doch mal die kleine Chance auf irgendeinen Einsatz bei einem der nächsten Spiele. Ja, zum Beispiel Eintracht gegen FSV steht ja jetzt auch im September nochmal an. Freundschaftsspiel, das ist genau der richtige Boden, um dem einen oder anderen auch noch eine Minute Einsatzzeit und Spielpraxis zu geben. Würde sich für sowas anbieten, genau. Ja. Ja, geht um nichts, gute Stimmung. Da kann man auch mal einen etwas länger ausgefallenen Spieler mal wieder bringen. Ja. Naja, die Stimmung, das ist ja so eine Sache. Ich war beim letzten Freundschaftsspiel, ich glaube, da haben wir beim FSV gespielt. Das war ja schon sehr langweilig alles. Ne? Also da siehst du dann halt, keine Ahnung, die BC11 spielen. So richtig stimmungsvoll ist das nicht. Aber ich bin halt auch mal ganz gerne beim FSV, von daher werde ich mir auch dieses Jahr wieder antun. Gibt es eigentlich schon ein Datum für das Spiel? Ja, also ich habe es jetzt nur vergessen. Ich meine, das wäre 10.9., 15.9. Ich habe den 15.9. jetzt irgendwie im Kopf. Ich gucke. Eintracht Frankfurt zu Gast beim FSV. Freitag, den 7. Der 7. Ja, da waren wir ja dicht dran mit 10 und 15. Ja, stimmt. Da ist ja nicht wieder Länderspielwochenende jetzt? Ja, genau. Genau, da ist das. Genau, weil am 14. stehen wir ja schon wieder auf dem Platz gegen Dingens hier. Sarit. Augsburg. Ach, Augsburg, ja, genau. Genau, und das ist jetzt an dem Länderspielwochenende. Solltest du dir vielleicht nochmal den Kalender schreiben, wenn du hingehen willst, dass du auch am richtigen Tag darfst. Ich werd, bevor ich losmarschiere, nochmal in den Kalender gucken. Besser ist das. Wunderbar. Genau. Und nicht vergessen, Lottoschein ausfüllen, weil... Richtig, Reclaim the Name. Erklären Sie sich. Ich erkläre mich. Ist eine Aktion des Nordwestkurve e.V. Und die haben sich überlegt, da ja der 10-Jahres-Vertrag zwischen Stadionbetreiber und der Commerzbank ausläuft, der die Namensrechte am Stadion sichert, möchte die Nordwestkurve jetzt, dass jeder von uns einen Lottoschein ausfüllt, ihn beim Nordwestkurve e.V. abgibt. Sollte unter den Scheinen die 6 richtige mit Zusatzzahlziehung dabei sein, würden wir mitbieten um die Namensvergabe und würden dann das Stadion wieder ein Waldstadion benennen, so wie es sich gehört. Das Ganze ist natürlich, ich finde es super witzig, das zu machen. Ich werde auch auf jeden Fall einen Schein ausfüllen, allein für den Spaß. Und wenn mein Schein nur 20 Euro am Ende gewinnen sollte oder nur ein Fünfer, dann ist es trotzdem kein verschenktes Geld, sondern sämtliche Erlöse, die dabei erzielt werden und die nicht in irgendwie das Zurückkaufen des Namens gehen, kommen der Nachwuchsjugendabteilung bei der Eintracht zugute und werden da gespendet. Von daher, also ich find's eine geile Idee. Ich meine, wie viele Leute schmeißen einfach ihr Geld für ein Lotto zum Fenster raus? Und da tue ich es doch einfach auch für einen halbwegs guten Zweck. Also jetzt mal tatsächlich, wenn das tatsächlich klappen würde und wir damit so viel Geld kriegen würden, dass wir uns einen Stadionnamen zurückkaufen würden. Ich meine, das ist ja eine Story, da gehst du ja in die Fußballgeschichte ein für die nächsten Jahrzehnte. Eintracht-Fans kaufen Stadionnamen, wie geil ist das denn? Ja gut, aber wie groß ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du da jetzt den großen Schein dabei hast? Also. Genau, wirst du nicht haben. Was jetzt auch eine Idee ist, ist, dass sie einfach sagen, okay, wenn wir jetzt ein bisschen was an Geld zusammenbekommen, was auf keinen Fall für einen 10-Jahres-Vertrag reicht, gehen wir auf jeden Fall zu den Verhandlungen, geben Gebote ab, dass wir, keine Ahnung, ist für ein paar Wochen, ein paar Monate, ein Jahr wenigstens das Recht kaufen dürfen, um wenigstens mal kurz wieder Waldstadion zu heißen. Mhm. Und wie gesagt, alles, was dafür nicht benutzt wird, kommt halt der Jugendabteilung zugute und von daher ist es eh nie falsch investiertes Geld. Jetzt könnte man natürlich sagen, dann hör auf, den scheiß Lottoschein auszufüllen und spende das Geld lieber direkt. Ja, könnte ich machen, aber ich finde es halt auch echt ein Riesengaudi. Und ich finde die Aktion einfach geil und gelungen. Das ist ja das, was das Ganze dann irgendwie auch so lustig macht, eben dieses Drumherum. Ja. Gehört ja dann auch irgendwie dazu. Ja, dazu gibt es dann auch ein Treffen. Also am Spieltag gegen Augsburg am 13.9. wird sich um 16 Uhr an der Bockenheimer Warte getroffen, um da gemeinsam Lotto zu spielen. Falsch. Falsch. Der Tag davor. Oh, verdammt. Weil der 14. ist ein Sonntag. Okay. Ja, ich hätte eben zuhören können. Du hast eben gesagt, ich dachte, wir spielen samstags. Ja, ist ja okay. Vielleicht auch da, bevor du zum Stadion fährst, nochmal in den Kalender gucken. Ja, werde ich auch nochmal reinschauen. Ja, ist auf jeden Fall eine lustige Aktion. Bin mal gespannt, was da rumkommt. Ich nehme an, dass die das ja danach dann auf ihrer Seite auch veröffentlichen werden, wenn wir es nochmal irgendwie mit aufnehmen. Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, die Presse ist ja jetzt auch von allen Seiten schon darauf aufmerksam geworden. Die FNP hat heute darüber berichtet, 11 Freunde haben es aufgegriffen. Also die Aktion gewinnt ja nach und nach an Popularität. Also da wirst du auf jeden Fall was von hören, was bei rausgekommen ist. Ansonsten auf nordwestkurve.net kann man auch alles nochmal nachlesen, wann man vielleicht auch schon vorher einen Tippschein abgeben kann und so. Und da wird mit Sicherheit auch veröffentlicht, was an Gewinnen bei rausgekommen ist. Also ich glaube einfach, das ist eine witzige Aktion und ich finde, das ist halt auch so eine typische Eintracht-Fan-Aktion. Ich finde es geil, mache auf jeden Fall mit und werde auf meinen Schein vorher schon abgeben. Ja. Gut. Haben wir noch wen oder haben wir noch was? Ich hab nichts mehr. Ich auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack für die Woche zu. Nächste Woche ist Marvin hoffentlich wieder mit dabei. Wir bedanken uns. Das hoffe ich auch. Ich habe schon ganz trockenen Mund vom vielen alleine reden. Genau. Ich übe bis nächste Woche noch mal ein bisschen, wie das mit der Technik funktioniert. Ich bitte darum. Vielleicht wird es ja bis dahin noch mal ein bisschen besser. Ansonsten, schönes Fußballwochenende. 3 Punkte aus Wolfsburg und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut.